Hallo, hier ist Gunkas Seels, euer Torwart beim VfL. Ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still got me, Ty Knott in the complete defense. Brilliant stuff, all is got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur Saison 2019-2020. Da sind wir wieder mit dem Wölferadio. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einer Menge illustren Gästen, unter anderem unser Sportdirektor Marcel Schäfer wird zum Saisonauftakt sprechen, zu den Themen, die da wichtig sind. Und natürlich auch das Spiel gegen den 1. FC Köln. Da habe ich mir Tobias Hemmersbach eingeladen, er ist TV-Journalist aus Köln. Pokalfieber. Ja, nicht nur der VfL ist wieder da, auch das Wölferadio ist wieder da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Saison. Und ja, wir werden natürlich gleich noch darauf eingehen, wie der VfL sich im Pokal geschlagen hat. Das war ja durchaus spektakulär, da das 5:3 in Halle mit dem Ganzen drumherum. Das werden wir, glaube ich, nochmal kurz aufarbeiten müssen, weil das natürlich auch ein bisschen Fingerzeig gibt auf die Saison. Aber dann werden wir natürlich auch gespannt sein, was uns Marcel Schäfer zu erzählen hat, unser Sportdirektor, wie er sich denn auf die Saison freut, wie die Mannschaft und der Verein gerüstet ist für die Aufgaben, für das, was vor uns liegt. Denn die Europapokalsaison, ja, die wir uns alle auch gewünscht haben, die liegt ja nun vor uns. Und dann werden wir auch mal sehen, wo es uns dann hintreibt oder wo es dann auch uns hinverschlägt, wie wir uns dann auch schlagen in dieser Saison. Ja, 5:3 gewonnen, so für das Pokalspiel, durchaus spektakulär, habe ich ja eben schon mal gesagt. Die Hallenser haben uns alles abverlangt. Und das Schöne ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, das Schöne ist, was dann sich auch nach Schlusspfiff abgespielt hat, dass dann auch die Mannschaft des unterlegenen Gegners aus unserem Fanblock Applaus gekriegt hat. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage, deswegen finde ich das sehr, sehr gut und das muss auch hervorgehoben werden aus meiner Sicht. Das ist eine absolut sportliche Geste und zeigt auch letztendlich, glaube ich, auch, worum es uns allen bei diesem Sport geht und was wir auch letztendlich sehen wollen. Denn die haben es gut gemacht, die haben ja sehr viel und sehr hart auch dagegen gehalten mitunter, über so Themen wie der Platz war der Rasen zu hoch und so müssen wir uns nicht unterhalten. Ja, mussten dann schließlich auch beide drauf spielen, aber klar, dass da alle Register gezogen werden. Ja, man muss auch ganz ehrlich gestehen, dass die Hallenser dann auch, und das ist so ein bisschen als Kritik auch in unsere Richtung gedacht, davon profitiert haben, aus meiner Sicht, von zwei Dingen. Das eine war, dass man ja sehr, sehr einfach, glaube ich, auch dann den VfL in der Hintermannschaft in Verlegenheit bringen konnte. Irgendwie der Ball ging auf den Flügel und dann wurde er irgendwie reingeschwagt und in der Mitte hatte man das Gefühl, trotz der drei Löwen da hinten mit Brooks, Knoche und Gilavogi, dass dann so ein Punkt, ja, dann doch Unsicherheit herrscht. Also zumindest, dass das nicht so ganz souverän hinten raus dann gespielt wurde. Keine Ahnung, woran es dann letztendlich lag. Ich denke mal, die werden dann auch die richtigen Schlüsse ziehen da in der Truppe. Das war das eine, dass man mit relativ einfachen Mitteln, auch nach Standards, ist ja auch häufiger jetzt diskutiert worden, während wir da in der vergangenen Saison gar keine Probleme hatten oder kaum Probleme hatten, jetzt dann schon da so eine kleine Achillesferse ausgemacht haben. Und das ist natürlich dann nicht gut, insbesondere gegen Mannschaften, die nicht so gut unterwegs sind oder nicht so technisch stark sind, sondern sich eher mit einfachen Fußballern Mitteln dann helfen müssen. Und das Zweite, und das hat mir eigentlich gar nicht gefallen, ist das Thema Lamentieren. Also klar, Joshua Gilavogi ist letztendlich wegen des Fouls vom Platz gegangen in der 89. Minute mit Gelb-Rot, auch unnötig. Ja, auch vor dem Pokal haben wir ja noch entsprechende Aufgaben hoffentlich vor uns. Aber das ist ja zustande gekommen, weil er rumgemault hat, weil er rumgemosert hat Richtung ja, Richtung Schiedsrichter gespannt, aber es wurde viel lamentiert, auch Richtung Gegner und so. Also das hat mir insgesamt nicht gefallen, das bringt nichts, das bringt dich nur aus dem Rhythmus und gegen eine unterklassige Mannschaft, ja, die wittert dann irgendwie Morgenluft und sieht, ach guck mal, beim Gegner stimmt es nicht, die sind unzufrieden und das klappt nicht so, wie sie sich das gedacht haben. Also da ist für uns was drin. Deswegen ganz dringend abstellen, so eine Geschichte, das Rumlamentieren, das nervt auch, wenn man da zuschaut und das will man eigentlich von der eigenen Mannschaft nicht sehen, dass mehr braucht es auch, glaube ich, nicht und haben wir auch in den vergangenen Monaten beim VfL nicht gesehen. Ausnahme ist, wie immer, Wout Weghorst, der kann von mir aus so viel schimpfen wie ein Rohrspatz, der ist immer irgendwie an der Grenze, finde ich. Aber das ist immer noch so, das ist immer noch okay, habe ich so den Eindruck. Da sprüht nämlich dieser Ehrgeiz raus, nämlich dieser Wunsch, es besser zu machen und sich nicht nur über irgendwen zu beschweren. Ja, das finde ich, das ist dann nochmal ein qualitativer Unterschied, was da Wout an den Tag legt. Er hat ja auch wieder getroffen, der gute Wout, hat ein wichtiges Tor gemacht, gleich dann auch ja, den Ausgleich erzielt nach Rückstand. Das war ja ein Mega-Torpedo, den Halle da abgelassen hat. Zum 1:0 hat sich dann nicht wirklich angedeutet gehabt vorher, aber klar, wenn dann der Underdog dann die Möglichkeit hat und dann nutzt er sie auch, dann tut sich der Favorit meistens doch schwerer, aber VfL die richtige Antwort gegeben. Was mir nicht gefallen hat, war dann halt so der Punkt, immer wenn man in Führung gegangen ist, dann auch zum 2:1 und zum 3:2, dass dann so immer wieder ein Gang rausgenommen wurde. Und da habe ich gedacht, die Zeiten sind eigentlich vorbei beim VfL Wolfsburg, dass man sich das eigentlich nicht erlauben kann, da irgendwie in die Verwaltung zurückzufallen. So ging es dann mal so ein bisschen. Ich habe gesagt, so hatte so den Eindruck, die Mannschaft denkt sich, so jetzt führen wir, jetzt klappt das schon irgendwie, jetzt der Gegner hinten dran und so geht das dann halt weiter und dann spielen wir das nach Hause. Nein, so funktioniert es nicht, liebe Freunde. Und ich habe leider nicht die Statistik vorliegen, die berühmte Lenny-Serie, weil die Laufleistung nicht ausgewiesen wird. Im Pokal auf der Seite, wo ich hier nachgucke. Das ist ein bisschen schade, aber da werde ich natürlich auch in dieser Saison wieder ein besonderes Augenmerk drauf haben. Letztendlich kann man dem VfL, zumindest was die Zahlen angeht, gar nicht so viele Vorwürfe machen. Wie gesagt, das hat so ein bisschen was, ja, ich will nicht sagen mit der Einstellung zu tun, aber so ein bisschen lax dann, wenn man dann in Führung liegt, dass man dann den Gegner doch wieder irgendwie ja, aufkommen lässt und nicht dann zum Beispiel auf das nächste Tor geht, um dann halt den Sack auch endgültig zuzumachen. Denn als das dann passiert ist in der Verlängerung, haben wir ja gesehen, ne, zack, eins, zwei Tore dann dazwischen gelegt und danach war Feierabend. Das war übrigens sehr, sehr gut gelöst, dann auch von der Truppe in der Verlängerung, wo alle wahrscheinlich schon gedacht haben, oh, jetzt könnte es aber nochmal richtig eng werden und vielleicht rettet uns Castells dann im Elfmeterschießen. Aber braucht gar nicht, weil die Truppe super eingestellt ist. Also Glasner hat in der Pause da nach Schlusspfiff sehr, sehr gut agiert, hat das entsprechend umgestellt, angepasst und Halle dann gar keine Möglichkeit mehr gehabt. Ja, und dann kam man zweimal vors Tor, zack und fertig aus und eine Runde weiter. Aber lass uns noch mal kurz auf die Zahlen gucken. Das ist mir natürlich immer auch in dieser Saison im Wölferadio ein besonderes Bedürfnis. Sollt ihr natürlich dann auch entsprechend dran teilhaben. Der VfL mit 72% Passquote, ja, da erwarte ich ja immer eine 80 für einen Bundesliga-Schnitt. Das ja, ist also noch ausbaufähig, liegt vielleicht auch daran, dass man natürlich ein bisschen mehr Risiko geht, auch was die Pässe angeht. Ballbesitz war relativ ausgeglichen, Zweikampfquote 53% zugunsten des VfL und 21 Torschüsse. Also auch da sieht man schon von der Offensivausrichtung her eigentlich ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, war ja auch ein Spiel gegen den Drittligisten. Ja, Wout Weghorst habe ich schon angesprochen, ja, Tor gemacht, drei Torschüsse insgesamt gegeben, 57% Zweikampfquote. Das ist für einen Stürmer ein sehr, sehr starker Wert. Aber das kennen wir auch nicht anders vom kämpfenden Holländer. Nicht der fliegende Holländer, sondern der kämpfende Holländer. Für mich aber tatsächlich eigentlich so ein bisschen der Mann des Spiels, weil er sehr, sehr viele Akzente gesetzt hat, hat auch zwei Tore vorbereitet. João Victor, ja, als unser Neuzugang, da gucken wir ja immer noch mal ein bisschen genauer hin. Und der hat auch eine sehr, sehr starke Zweikampfquote. 62% hat er gewonnen, war trickreich, war links wie rechts unterwegs, aber auch das Auge gehabt für Mitspieler zu 78% Passquote, by the way. Also das ist ein Spieler, da freue ich mich drauf, dass man auch so einen hat. Und natürlich auch wahnsinnig schnell, ein paar Antritten hat man das gesehen, wer den Gegner dann stehen lässt und so. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das dann auch noch weiter entwickelt. Also da dürften es dann die Leute auf der Seite, inklusive Brekalo oder auch ein Memedi, der dann vielleicht dann auch da ausweichen müsste auf die Positionen, durchaus schwer haben, wenn Victor da diese Form beibehalten kann. Gucken müssen wir natürlich bei drei Gegentoren in einem Spiel, auch natürlich auf unsere Abwehr, die Dreierkette, die neu formierte. Aber auch da, wenn man da schaut, das ist eigentlich von den Zahlen her ja, nahezu in Ordnung. Also Joshua Gilavogui in der Mitte, 50% Zweikampfquote gewonnen. Dann hat Brooks ja auch gespielt, hat 62% der Zweikämpfe gewonnen. Und dann auch Robin Knocher, der auch ein Tor gemacht hat. Kann man sich mal irgendwie drauf verlassen, wenn es darauf ankommt, macht irgendwie Robin Knocher dann auch immer nochmal ein Tor. 67% Zweikämpfe gewonnen. Was mir bei allen dreien aufgefallen ist, die Passquote ist sonst, also wenn ich mich daran erinnere, gerade auch die Verteidigung, die Passquote zum Teil bis an die 90%. Das ist diesmal gar nicht so gewesen, aber man so knapp in den Mitte 70er-Zahlen unterwegs. Das ist natürlich zu wenig, insbesondere dann im Spielaufbau. Und ja, wenn die Verteidiger dann auch ein bisschen mehr Risiko gehen, müssen im Passspiel und dann ja, im Spielaufbau dann die Fehler passieren. Das ist dann eben nicht so gut. Ja, unterm Strich weitergekommen. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste bei dieser ganzen Geschichte. Und ja, da ja, müssen wir gucken, was uns dann das nächste Los beschert in der Runde. Und dann haken wir das hiermit auch ab und konzentrieren uns ein bisschen auf die Bundesliga. Bis auf eine Sache. Falsche 9. Ja, ein Kuriosum gab es ja rund um das Halle-Spiel auch. Es war von Spionagealarm die Rede rund um den VfL. Beim letzten Training sei ein Spion aus Halle eventuell entdeckt worden, der da mit Kamera hantiert hat, und Glasner hat daraufhin Training unterbrochen und die Mannschaft hat dann irgendwie auch den Platz gewechselt. Ja, und ja, wir haben natürlich ganz knallhart mit recherchiert hier im Wölferadio und haben dann rausgefunden, wer da wirklich hintergesteckt hat. Ja, und der Spion, der spricht jetzt hier im Wölferadio mit uns. Und das ist kein geringerer als mein alter Kumpel René, der ja da für WOP-Stories unterwegs gewesen ist. Grüß dich, René. Was war denn genau los? Erzähl mal. Moin, Lenny. Also eigentlich habe ich das gemacht, was ich immer oder schon öfters da gemacht habe. Ich habe eigentlich bloß Trainingsbilder gesammelt, beziehungsweise wollte Trainingsbilder sammeln für meinen Beitrag für WOP-Stories. Da kam das dann wahrscheinlich irgendwie in den falschen Hals. Ich hatte auch ein Mikrofon in der Hand und dann wurde ich halt von einem Offiziellen da gefragt, was denn die Kamera soll. Wie es natürlich dann auch schon gespiegelt wurde, habe ich halt dann lächelnd mit ja, einer kleinen Schaufel Humor gesagt, na, spionieren natürlich. Und das kam dann irgendwie in den falschen Hals. Das ist natürlich kurios, weil du hast das gesagt, du bist da eigentlich eher Dauergast beim VfL und drehst auch so. Hat dich der Kollege Glasner noch nicht erkannt? Nee, tatsächlich kannte mich der Herr Glasner noch nicht. Ich hatte jetzt am Sonntag mein erstes Interview erst mit ihm zu dem Spiel gegen Halle. Und da konnten wir dann auch nochmal ein bisschen sprechen, die ganze Sache ein bisschen analysieren und aufklären und alles soweit jetzt wieder in Ordnung bringen. Und gab's für dich als Spion noch Ärger und Konsequenzen im Nachhinein? Nö, also Ärger oder Konsequenzen gab's da jetzt nicht großartig, ne? Es war halt nur, waren halt ein paar Gespräche da. Wie gesagt, ich hatte Sonntag mich mit dem Herrn Glasner nochmal getroffen. Wir haben dann nochmal alles analysiert. Ich habe mit ihm gequatscht und ja, in Zukunft, das kennt er mich ja auch, in Zukunft wissen die Bescheid, wenn ich da mit der Kamera stehe, weshalb ich das mache. Ne? Und dabei weiterhin gutes Gelingen und danke, dass du hier ein bisschen für Aufklärung bei dieser kuriosen Geschichte gesorgt hast. Danke, ne? Bis dann. Mach's gut, Lenny, und gut Kick in die Runde. VfL intern. Ja, und von Agent 00 Nix kommen wir jetzt zu dem Mann, der die Geschicke beim VfL Wolfsburg im sportlichen Bereich mitlenkt. Und das ist unser Sportdirektor Marcel Schäfer. Mit ihm möchte ich gerne einmal reden über ja, die bevorstehende Bundesliga-Saison, aber auch das, was da im Pokal noch los war in Halle. Grüß dich, Marcel. Hallo, Lenny. Ja, willkommen mal wieder als Gast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst fürs Wölferadio. Und müssen natürlich noch mal kurz reden über das, was da in Halle los war. Da stellt sich bei mir natürlich die Frage, spielt der VfL Wolfsburg am Samstag gegen Köln mit 10 Mann gleich? Weil in der Verlängerung, in Unterzahl, sah es ja ein bisschen besser aus. Selbstverständlich laufen wir mit 11 Spielern auf, freuen uns auch alle auf den Bundesliga-Auftakt, genauso wie es euch Fans geht, geht es den Spielern, geht es den Funktionären und allen auch im Umfeld. Freuen uns auf den Bundesliga-Alltag. Das Spiel in Halle hat zumindest gezeigt, dass wir auch mit 10 Mann, überstehen können. Die Jungs haben das in der Verlängerung in Unterzahl wirklich sehr gut gemacht. Man hat auch gesehen, dass sie eine Top-Einstellung haben, dass sie fit sind. Sonst wäre so eine Leistung, glaube ich, in den letzten 30 Minuten nicht möglich gewesen. Trotzdem bevorzugen wir es, dass die Mannschaft selbstverständlich mit 11 Mann gegen Köln aufläuft. War natürlich auch nur ein kleiner Spaß. Man hat aber in Halle auch gesehen, bist ja sonst eigentlich eher so ein ruhiger Vertreter da auf der Bank, aber dass du da auch das ein oder andere Mal durchaus ja, aus dem Sattel gegangen bist. Was muss denn passieren, dass ein Marcel Schäfer ja so aus sich rausgeht in dem Moment? Naja, in meiner neuen Funktion ist es natürlich so, dass ich deutlich ruhiger bin als auf dem Platz. Hier und da, wenn ich das Gefühl habe, dass wir ungerecht behandelt worden sind und da waren ein, zwei Situationen in Halle, wo ich bis jetzt noch denke, dass das nicht ganz richtig entschieden worden ist. Unter anderem ja, vor dem 2:2 Ausgleich, als Wout Weghorst dann das Feld verlassen musste, weil er einen ganz kurzen Spritzer mit dem Eisspray bekommen hat von dem Physiotherapeut und eigentlich nur zum Trinken nach draußen gehen wollte. Das fand ich nicht ganz richtig, die Entscheidung des Schiris, wobei ich auch immer dazu sagen muss, dass die Schiedsrichter natürlich nicht immer einen leichten Job haben, nicht immer eine leichte Aufgabe haben, gerade in Pokalspielen, wo viele Emotionen da sind. Und da nehme ich mich nicht raus, dass auch ich mal hier und da aus mir rausgehe. Dann schauen wir mal auf den Samstag, Bundesliga-Auftakt zu Hause gegen den 1. FC Köln. Du hast das eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Wie groß ist die Vorfreude bei dir nochmal genau und wie groß ist die Vorfreude auch bei der Mannschaft? Ja, die Vorfreude ist sehr, sehr groß. Muss ganz ehrlich sagen, dass nicht nur als Spieler, sondern auch in der neuen Funktion als Sportdirektor ist Bundesliga-Alltag am schönsten und Vorbereitung eben nicht so. Wobei die Jungs jetzt wirklich wochenlang sehr gut, sehr hart gearbeitet haben. Wir hatten ein sehr gutes Trainingslager mit tollen Bedingungen in Schladming, haben einen tollen Test gegen Nizza mit dem 8:1. Sind im Pokal eine Runde weiter, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, als wir das uns vielleicht alle gewünscht hätten. Trotzdem hat das Spiel auch viele, viele erkenntnisreiche Aufschlüsse uns gegeben, sowohl was wir gut gemacht haben, wie weit die Mannschaft schon ist und wo wir auch noch Luft nach oben haben und wo wir wirklich uns verbessern können. Ja, auch für unseren neuen Trainer Oliver Glasner wird es ja dann das erste Bundesligaspiel sein. Wenn du mal kurz so beschreiben könntest, wie zufrieden bist du bislang mit der Zusammenarbeit? Wie läuft es da so zwischen euch? Ja, die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Oliver Glasner läuft bisher sehr gut. Wir sind im ständigen Austausch, versuchen natürlich bestmöglichst alles zu tun, da eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bekommen. Oliver hat hart und intensiv mit den Jungs gearbeitet, hat bestmöglichst versucht, seine Idee, seine Spielphilosophie auf die Jungs zu übertragen. Ich denke auch, dass man das sowohl gegen Nizza als auch gegen Halle schon sehr, sehr gut gesehen hat. Selbstverständlich darf es uns natürlich noch nicht passieren, dass wir 3 Gegentore bekommen. Aber wenn man das mal Revue passieren lässt, das Spiel, da war ein Traumtor dabei. Ich glaube, das kann hier und da mal immer vorkommen. Dann haben wir 2 Tore nach Standards bekommen, wo wir sicherlich Luft nach oben haben, weil das uns in der Vorbereitung das ein oder andere Mal auch schon passiert ist. Das werden wir aber klar ansprechen. Die Jungs wissen das auch und daher versuchen wir natürlich eine Besserung herbeizuführen. Jetzt haben wir ja eine relativ neue Situation mal wieder. Dreifachbelastung auch durch den Europapokal, freuen wir uns alle drauf. Aber wie siehst du insgesamt den Verein und auch die Mannschaft dann auch gerüstet für diese Dreifachbelastung? Ich finde, dass wir für die 3 Wettbewerbe sehr gut aufgestellt sind. Ich finde, dass wir auch die Mannschaft punktuell sehr gut verstärkt haben. Ich glaube, wir brauchen den Konkurrenzkampf auf den Positionen. Spätestens im Herbst, wenn wir in die 3 Wettbewerbe gehen, im Pokal sind wir weiterhin dabei. Haben wir jetzt noch bis Weihnachten, ja, wenn ich mal kurz nachrechnen darf, 24 Spiele. Von daher werden wir jeden Spieler im Kader brauchen. Jeder Spieler im Kader wird seine Chance bekommen. Und dann hoffen wir natürlich, dass das wirklich ein gesunder Konkurrenzkampf ist, dass wir unsere Spieler auf Bestniveau haben und dann werden wir eine erfolgreiche Hinrunde spielen und auch im internationalen Wettbewerb in der Euroleague und auch im DFB-Pokal überwintern. Musstet ihr eigentlich unseren Neuzugang Kevin Mbabu ein bisschen einbremsen, weil der hat ja beim Familienfest des VfL schon von der Champions League gesprochen? Oder ich frage jetzt auch mal andersrum, wie hungrig ist denn die Mannschaft jetzt auch auf diese Saison oder in dieser Saison? Ja, als wir letztes Jahr angetreten sind, haben wir immer wieder betont, dass wir einen Weg gehen wollen, Spieler zu verpflichten, die in ihrer Karriere den nächsten Schritt machen möchten, die hungrig sind, die sich weiterentwickeln wollen, wenn sie nach Wolfsburg kommen. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr getan mit den Transfers. Dieses Jahr haben wir das auch wieder getan. Ich glaube, jeder einzelne Spieler hat in seiner Karriere den nächsten Schritt gemacht, mit dem Schritt in die Bundesliga und eben dann zu uns, zum VfL Wolfsburg. Und jetzt möchten wir sie natürlich zusammen, allen voran der Trainer, auf das nächste Level bringen. Sie sollen sich weiterentwickeln und indirekt uns helfen, als Verein den nächsten Schritt zu machen. Das erhoffen wir uns natürlich dieses Jahr wieder. Ich glaube, letztes Jahr hat es mit den Transfers wirklich ordentlich geklappt. Das muss man sagen. Die Transfers haben wirklich, sage ich mal, sich gut zurechtgefunden, haben den Schritt in die Bundesliga sehr gut gemeistert und das versprechen wir uns natürlich auch dieses Jahr. Hungrig, ja, sind wir natürlich, weil wir natürlich auch Wölfe sind. Von daher haben wir natürlich dieses Jahr auch wieder Ziele. Letztes Jahr war das Ziel, dass wir uns stabilisieren. Ich glaube, da haben wir die Erwartungen ein Stück weit übertroffen. Dieses Jahr ist es so, dass wir uns natürlich oben festbeißen wollen, gar keine Frage. Konstanz ist ein ganz wichtiges Schlagwort, wenn man mal die, ja, 12 Jahre Revue passieren lässt, die ich ganz nah beim VfL Wolfsburg dran bin und beurteilen kann, dann glicht es hier und da eine Achterbahnfahrt. Das wollen wir natürlich nicht so fortführen. Wir wollen natürlich uns in den nächsten Jahren oben festbeißen, bestmöglichst immer wieder am internationalen Geschäft teilnehmen. Das ist unser Anspruch, das ist der Anspruch der Spieler. Da sind wir absolut auf einem Nenner und daran arbeiten wir tagtäglich. Gibt es denn etwas jetzt so im Vorfeld der Saison oder jetzt, wo es losgeht, gibt es dir etwas, was du dir vom Umfeld und auch von den Fans vielleicht wünscht? Was ich mir von den Fans, vom Umfeld natürlich wünsche, erstmal ein Dankeschön an alle, die letztes Jahr uns wirklich toll unterstützt haben. Das war nach 2 Jahren Relegation nicht selbstverständlich. Auch hier ist es natürlich unser Ziel, hier und da das Stadion einfach wieder zu füllen. Ich glaube, dass es ein bisschen Zeit braucht, ein bisschen Geduld braucht, bis man das Vertrauen wieder ein Stück weit zurückgewinnt. Bin aber auch ganz ehrlich, dass ich gedacht habe, dass das gegen Ende der Saison schon der Fall ist. Da habe ich mich ja in dem Fall getäuscht und ich glaube, die Mannschaft hat sich das aber trotzdem verdient, dass wir da bestmöglichst ja, 30.000 Zuschauer den VfL Wolfsburg unterstützen, in allen 3 Wettbewerben für Furore zu sorgen. Und das ist etwas, wo ich mir natürlich wünschen würde, dass man wieder alle zusammen ins Stadion geht. Ja, ich glaube, mit dem Wunsch stehst du nicht alleine da. Das geht, glaube ich, ganz vielen VfL-Fans so. Ich danke dir, Marcel, dass du die Zeit genommen hast, so kurz vor Saisonstart noch ein paar Einblicke zu geben, wie es in der Mannschaft aussieht, wie es bei euch so aussieht, was ihr euch auch vorgenommen habt, was ihr euch auch von den Fans vielleicht auch erwartet in dieser Saison, dass wir da ja gemeinsam ja hoffentlich die tolle Vorsaison wiederholen können. Ich weiß, dass ihr da alles für geben werdet. Ja, und dann danke ich dir für das Gespräch. Liebe Grüße, ciao. Kurzpassspiel. Ja, kuriose Geschichte da in Liverpool. Weiß nicht, der eine oder andere hat die Geschichte vielleicht auch gelesen. Da ist ein 11-jähriger Junge gegen eine Laterne gerannt und hat sich dabei eine blutige Nase geholt, weil er nämlich Mo Salah auf der Straße gesehen hat. Ja, der arme Junge, erstmal gute Besserung natürlich an dieser Stelle. Wichtig zu wissen ist aber noch, dass der HSV sofort ein Kaufangebot abgegeben hat. Nicht für Mo Salah, aber für die Laterne. Und nach dem Rassismusskandal um Schalke-Boss Clemens Tönnies, habt ihr ja wahrscheinlich auch alle mitgekriegt, kann man ja auch nicht dran vorbei. Ja, da hat dann er sich selber, beziehungsweise so der komische Ehrenrat da, irgendwie eine 3-monatige Ruhepause verordnet. Die Frage ist natürlich, was macht Clemens Tönnies in dieser Zwischenzeit? Angeblich soll er neue Spieler scouten und sich da anschauen. Ganz oben auf der Liste steht unter anderem Daniel Frahn. Die FIFA hat Manchester City mit einer brettharten Strafe belegt, weil die irgendwie Teenie-Transfers, also so minderjährige Spieler da irgendwie vorgenommen haben. Und die FIFA hat richtig hart durchgegriffen und Manchester City zur Zahlung der Summe von 340.000 Euro verdonnert. Was hat daraufhin der Clubbesitzer und Scheich gemacht? Er hat 400.000 Euro auf den Tisch gelegt und gesagt: Stimmt so! Kombinationsspiel. Ja, und das erste Kombinationsspiel im Wölferadio in dieser Saison, das spiele ich natürlich mit einem Vertreter des kommenden Gegners des VfL Wolfsburg und das wird der Aufsteiger vom 1. FC Köln sein und da begrüße ich den TV-Journalisten und FC-Fan aus Köln, Tobias Hemmersbach. Grüß dich. Hallo Lars, schön, dass ich Gast bei dir sein darf und mit dir über das Spiel sprechen darf, die Rückkehr in die Bundesliga. Genau, das ist, glaube ich, ein großes Thema bei euch. Aber wir fangen natürlich nochmal an mit dem Pokal. Da war es ja auch ähnlich, wir kennen ja das, war ja ähnlich unsouverän wie beim VfL. Ihr seid ja im Elfmeterschießen erst weitergekommen. Das ist ja fast schon normal für ja, Bundesligisten in so einer Phase, dass man sich da schwer tut. Und woran lag es bei euch? Ach, ja, irgendwie scheint das einerseits normal zu sein für Bundesligisten, dass sie sich schwer tun, aber andererseits, für mich war das so eine quasi Verlängerung von der letzten Saison. Also das Spiel war ziemlich ähnlich wie in der letzten Saison. Der FC ist so gefühlt eigentlich besser und auch auf einem guten Weg, führen 2-0 und du denkst, die ganze Sache ist durch. Ja, und dann gibst du gegen eine Mannschaft, die aus der dritten Liga aufgestiegen ist, einen 2-0 Vorsprung her, verschenkst den. Dann gehst du in der Verlängerung nochmal in Führung und gibst das wieder her und musst auch noch irgendwie ins Elfmeter schießen und ja, gewinnst es dann irgendwie trotzdem am Ende, aber mit wahnsinnig viel Aufregung. Und so ist eigentlich die ganze letzte Saison gewesen. Der FC war gefühlt, man dachte immer irgendwie, wenn sie es mal ernst nehmen und wenn sie ernst spielen, dann gewinnen die das und dann kommen sie irgendwie auch gut durch. Aber zwischendurch schlägst du einfach so oft die Hände über den Kopf zusammen, weil du denkst, das kann jetzt nicht wahr sein. Warum haben die jetzt diese 2 Tore kassiert? Warum verspielen die gegen den Zweitligisten einen 2-0 Vorsprung? Also ist für mich fast eher so ein bisschen typisch FC im letzten Jahr. Auch die Defensivfehler, das ist auch so eine Sache aus der letzten Saison, wo die eigentlich jetzt viel investiert haben, dass das nicht mehr passiert, aber wo das zumindest jetzt mal noch nicht geklappt hat. So ein bisschen Déjà-vu also in Köln. Wie würdest du denn allgemein den Zustand der Mannschaft momentan beschreiben? Ach, die Mannschaft, in der Vorbereitung ist das ja immer, sagen immer alle, Stimmung ist gut, läuft alles wunderbar. Das sieht auch gut aus, also das sieht auch besser aus als so was ich gehört habe am Ende der letzten Saison. Da war die Stimmung nicht gut. Das hat man der Mannschaft angesehen. Das habe ich irgendwie so auch aus einigen Kreisen gehört, dass die Stimmung da wirklich schlecht war, dass die unhappy waren mit dem Trainer. Das wirkt jetzt anders. Also das, die wirken alle ganz zufrieden, die wirken alle optimistisch, guter Dinge, die haben Bock. Aber ich meine, gut, so soll es sein in der Vorbereitung. Alles andere wäre auch, glaube ich, schlecht, gerade beim Aufsteiger. Wie bist du zufrieden mit den Neuzugängen? Ist das alles okay für dich, was da gemacht wurde, oder muss da auch mehr noch kommen eigentlich? Nee, die Neuzugänge, das finde ich, das liest sich erstmal richtig gut. Also ich finde, wir haben jetzt Spieler verpflichtet, relativ jung, also 2 defensive Mittelfeldspieler. Einer war Stammspieler in Belgien, einer war Stammspieler in Frankreich. Auch jetzt bei ordentlichen Clubs, die sind gekommen. Das ist eine total wichtige Position beim 1. FC Köln im defensiven Mittelfeld. Da haben wir eigentlich gar nicht so richtig überhaupt jemand gehabt, wo wir gesagt haben, dass der in der ersten Liga jetzt irgendwie den Laden dicht halten wird. Da haben wir jetzt 2. Das war total wichtig, da welche zu finden. Es war wichtig, dass wir einen Außenverteidiger bekommen. Da haben wir einen in Holland geholt. Der wirkte jetzt irgendwie beim ersten Spiel auch direkt schon gut. Das macht Sinn. Und wir haben noch einen Verteidiger geholt, belgischer Jugendnationalspieler. Da bin ich auch irgendwie erstmal total guter Dinge. Also die haben wirklich eine Liste gehabt, die sie abgearbeitet haben, wo ich seit langem mal das Gefühl habe, hey, wow, mit Sinn und Verstand hat der FC neue Spieler gekauft. In den letzten 2-3 Jahren davor oder so, da waren immer schon auch noch mehrere Lücken im Kader, wo ich jetzt denke erstmal, das sieht auf dem Papier total okay aus. Der 1. FC Köln ist ja nominell ein Aufsteiger, aber irgendwie natürlich auch nicht, weil natürlich ein alter Bekannter in der Bundesliga. Die Frage wird natürlich sein, wie wird denn das Spiel des FC angelegt sein in der Saison? Also orientiert man sich da eher defensiv? Also propagiert man da einen Defensivfußball unter Bayer Lorzer oder ist es doch eher was Offensives? Gute Frage, da bin ich total gespannt drauf. Der FC ist in den letzten Jahren, also in der ersten Bundesliga, sehr erfolgreich damit gewesen, dass dieser defensiv gespielt haben, bis zum Abstieg dann. Unter Markus Anfang haben sie ziemlich offensiv gespielt. Gut, sind sie mit aufgestiegen, war auch okay, aber defensiv am Ende so anfällig, dass, glaube ich, alle gesagt haben, dass so können wir in der ersten Liga nicht spielen. Bayer Lorzer jetzt hat gesagt, dass er der möchte schnellen Fußball spielen, dem sind schnelle Spieler wichtig, der möchte früh pressen, also eigentlich das, was man so im Moment als moderner Fußball, was aber auch so ein bisschen alle Mannschaften, finde ich, gerade machen, anbringen. Ja, also diesen Fußball früh draufgehen, hart draufgehen und sehr viel laufen. Ob das dann irgendwie dabei so rauskommt, dass der FC damit sehr offensiv ist, glaube ich fast eher nicht, weil da ist die letzte Saison zu sehr ein warnendes Beispiel. Da hat der FC viel zu viele Tore kassiert und war viel zu offen oft, als dass der FC jetzt total offensiv spielen würde. Ich glaube, sie werden ein bisschen früher angreifen und ein bisschen härter angreifen als im letzten Jahr. Wie bist du generell zufrieden mit Bayer Lorzer, so als Typ, so und auch für, passt er zum Verein? Kann ich noch nicht sagen, ganz ehrlich. Der macht erstmal so einen ganz geraden Eindruck in den Gesprächen, wirkt er sympathisch, scheint irgendwie ein klares Bild zu haben von der Aufgabe, auf die er sich da eingelassen hat. aber ich bin, muss so ein bisschen sagen, ich fand Markus Anfang, auch wenn jetzt so am Ende war das okay, fand ich, dass sie sich getrennt haben von Markus Anfang, weil da ein paar Sachen einfach nicht mehr so richtig funktioniert haben. Aber für sich genommen hat er ja auch Erfolg gehabt und ist, glaube ich, auch ein guter Trainer und war, finde ich, anfangs auch gut da aufgehoben. Hat halt nicht so geklappt. Das heißt, jetzt bei Bayer Leutzer kann ich nicht sagen, ob das klappt. Der FC hat ein ziemlich mördermäßiges Auftaktprogramm. Frag mich nach dem 6. Spieltag. Und dann würde ich, dann kann man irgendwie sehen beim FC, wo das hinführt, wie das mit Bayer Leutzer laufen wird. Stichwort Anfang, war ja auch ein bisschen Unruhe da bei euch im Verein. Die Rolle von Armin Fee wurde da auch hinterfragt, der Umgang. Dann gab es noch die Geschichte mit Toni Schumacher und so weiter. Ist das der normale Wahnsinn in Köln oder ist da noch etwas, was so ein bisschen nachschwingt? Es ist der normale Wahnsinn, der wieder zurückgekommen ist nach Köln. Man muss sagen, unter Jörg Schmadtke und Stöger hat der Verein wirklich Jahre der außergewöhnlichen Ruhe erlebt und eigentlich auch eine wirklich lange Zeit eine ziemliche Vernunft erlebt, die einfach sehr ungewöhnlich für Köln ist. Jetzt muss ich sagen, ist das eigentlich wieder so wie in den Jahren davor. Und so ein bisschen, ja, der normale Wahnsinn. Ich schüttel dann manchmal mit dem Kopf und denke, oh, Leute, muss das jetzt sein? Aber irgendwie gehört es dann, glaube ich, doch zu Köln. Was nicht heißen soll, dass die Leute alle schlecht sind. Ne? Also auch Armin Fee, bei dem bin ich manchmal, man kennt ihn ja auch aus Wolfsburg, ist ja selber da gewesen. Ich finde den manchmal auch was schwierig und sehr eigenbrötlerisch. Aber jetzt so zum Beispiel die Verpflichtungen machen für mich auch Sinn. Ziehe ich die Frage vor, weil du ihn gerade selber angesprochen hast mit Jörg Schmadtke. Die Ruhe hat jetzt Jörg Schmadtke nach Wolfsburg sozusagen mitgebracht und dann auch gleich den Relegationsteilnehmer oder zweimaligen Relegationsmeister mit in den Europapokal geführt. Wenn du von weit weg auf Wolfsburg drauf guckst und auf die Entwicklung, wie beurteilst du das? Ja, faszinierend, ne, mit dem Jörg Schmadtke. Der kommt irgendwo hin und hat erstmal Erfolg und bringt irgendwie so eine ziemliche Ruhe rein, ist mein Eindruck. Also Wolfsburg hatte jetzt ja davor die Jahre mehrfach in der Relegation gespielt und immer habe ich mich gefragt, wie kann man mit der schon verhältnismäßig großen Etat und viel Geldeinsatz immer wieder da unten landen? Warum läuft das immer wieder schief? Und das frage ich mich auch. Ja, aber jetzt kommt irgendwie Jörg Schmadtke mit Labbadia, den man jetzt irgendwie auch nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, als das ist irgendwie der neue Trainer und da machen ja erstmal einen super Job, oder? Also finde ich faszinierend. Bei Jörg Schmadtke muss man aber sagen, das hat er beim FC Anfang wirklich eben auch gehabt, der hat den Verein total im Griff gehabt. Bei Jörg Schmadtke ist es keinmal vorgekommen, dass irgendwelche Indiskretionen nach außen gedrungen sind. Da haben alle an einem Seil gezogen. Der hat den Laden sehr gut im Griff. Irgendwann habe ich das Gefühl, ist der mit seiner Aufgabe dann auch durch und dann lässt er nach, weil irgendwie ist er dann in jedem Verein auch so ein bisschen im Streit gegangen und hat sich zerstritten. Der kann, glaube ich, dann auch schwierig sein. Aber erstmal ist er super für den Verein und kann so einen Verein sehr beruhigen. Und das ist das Gefühl, dass wenn ich so auf Wolfsburg gucke oder was ich so letztes Jahr gesehen habe, ja, die machen einfach solide ihre Arbeit. Dann kommen wir zum Sportlichen. Samstag gegen Wolfsburg oder in Wolfsburg, dann das erste Saisonspiel des FC. Ich glaube, hat jetzt der Jubel war jetzt nicht so groß in Köln über den ersten Spieltag, dass das jetzt so stattfinden soll, beim Auswärtsspiel zu starten. Viel sagen kann man, glaube ich, noch nicht. Beide sich schwer getan im Pokal. Beide dann halt trotzdem weitergekommen gegen unterklassige Gegner. So richtig weiß man noch nicht, wo man steht. Was hast du denn dann für Erwartungen an das Spiel? Ja, schwer. Wolfsburg ist eine gute Mannschaft, hat einen guten Kader, hat hohe Ambitionen und möchte, glaube ich, wahrscheinlich wieder in die Euroleague mindestens. Köln kommt als Aufsteiger daher. Da muss ich irgendwie erstmal Realist sein und sagen, wäre schon toll, wenn wir einen Unentschieden schaffen. Andererseits kommen danach in den Spielen ziemlich kurz hintereinander Bayern, Dortmund, Gladbach, Leverkusen. Da muss ich dann auch mal sagen, wäre schon Unentschieden gut. Also das heißt, irgendwo müssen Punkte herkommen. Da wirkt Wolfsburg fast die machbarste Aufgabe. für uns, aber wird es auch schwer, glaube ich, werden. Gib mal so eine kleine Saisonprognose ab oder auch einen Wunsch. Also reiner Klassenerhalt als Aufsteiger oder weil der FC Köln ja doch eine etwas größere Vergangenheit auch hat, guckt man da schon ein bisschen weiter? Nee, ich gucke da nicht weiter. Ich bin total zufrieden mit Klassenerhalt. Das Auftaktprogramm, das ist so schwer. Wie gesagt, wenn wir irgendwie nach dem 7. Spieltag nicht ganz, ganz unten abgeschlagen da stehen, dann kann das eine richtig gute Saison werden, weil dann haben wir viele schwere Brocken aus dem Weg geräumt und dann haben wir ein gewisses Selbstvertrauen oder hat die Mannschaft, dürfte dann ein gewisses Selbstvertrauen haben, um eine gute, ordentliche Saison zu spielen. Und dann denke ich irgendwie auch in der Bundesliga ist so zwischen Platz 5 und 16, da ist auch kein großer Sprung von der Qualität her. Also da hängt viel mehr davon ab, ob man einen Lauf hat, ob die Spitzenspieler oder die wichtigen Spieler gesund sind, ob die Chemie stimmt. Ich glaube, das ist da immer am entscheidendsten und ob man dann eher auf Platz 5 bis 7 oder 8 landet, als welche Spieler das jetzt genau sind oder ob man dann eben Platz 14, 15, 16 landet. Wenn die ersten 5, 6 Spiele aber alle sonst verloren gehen, was ja gar nicht unwahrscheinlich ist, was durchaus sein könnte, dann wird es ja einfach eine sauschwere Saison, weil dann ist von Anfang an Druck im Kessel, dann wird vom Anfang an die Mannschaft nervös sein, der Trainer nervös sein und dann wird es sehr schwer wieder. Aber so der Wunsch ist, also ich wäre total zufrieden mit Klassenerhalt. Also das finde ich ist immer erstmal als Aufsteiger angemessen und es gibt keinen Grund zu sagen, warum jetzt der FC mehr erreichen sollte. Dann gib mir zum Abschluss nochmal einen Tipp für Samstag. Ich bin optimistisch und Sachen 2-2 würde mir reichen. Wie gesagt, letztes Jahr hat der FC wirklich viele unterhaltsame Spiele geliefert, also zum Teil auch chaotisch unterhaltsame Spiele, auch Niederlagen. Es war nie langweilig. Ja, ich wünsche mir natürlich wieder ein 8-1, dass wir so weitermachen, wie wir letztes Jahr aufgehört haben. Aber das wird wahrscheinlich nicht eintreten. Trotzdem, Heimsieg muss her. Und über das Spiel am kommenden Samstag habe ich gesprochen mit dem TV-Journalisten und FC-Fan und Kenner Tobias Hemmersbach aus Köln. Und ich danke für das Gespräch. War mir eine Freude. Auf ein gutes Spiel. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan hat sich einen neuen Sprachcomputer gekauft und den will er natürlich gleich zu Hause ausprobieren und fragt: Alexa, bin ich schön? Daraufhin antwortet Alexa: Ich habe 7 Schönheitschirurgen in deiner Nähe gefunden. Fan-Infos. Ja, und da weise ich natürlich liebend gern auf den kommenden Dienstag hin, den 20. August, denn dann findet im Hallenbad das große grün-weiße VfL Wolfsburg-Fankonzert statt. Deine Stimme für die Wölfe. Da hat es ja Castings vorher gegeben, beziehungsweise ja so Vorausscheidungen in Anführungsstrichen, wo viele Fans dann aufgetreten sind mit ihren Songs und dann eine Jury mit Roy Preger unter anderem hat dann entschieden, wer dann auftreten darf bei diesem Fankonzert und ja, der Lenny ist auch mit dabei. Lenny and Friends wird dort auch performen und auf der Bühne stehen. Große Ehre für mich persönlich, natürlich auch für meine Mitstreiter an diesem Abend und ja, es wird einiges geboten, nicht nur, dass es dann ein tolles Konzert insgesamt geben wird, viele Zuschauer, bestimmt auch ein paar Leute aus der Mannschaft mit dabei. Eike Witt und Fabian Rias werden auftreten, natürlich mit Immer nur du und das Ganze ungefähr so auf 90 Minuten Konzert-Highlight. 20 Uhr geht's los am Hallenbad am Dienstag, 20. August. Also das wird eine ganz tolle Sache. 15 Euro kostet ein Ticket. Wer da dabei sein möchte, kommt alle vorbei ins Hallenbad Wolfsburg. Also es ist eine tolle Geschichte vom VfL Wolfsburg, dass das insgesamt zusammen da mit den Fans organisiert und gemacht werden konnte und dass man auch abseits des Fußballs dann nochmal, ja, ich sag mal, seiner Leidenschaft, in dem Fall dann der Musik, dann auch nochmal frönen darf. Und natürlich steht der VfL da dann auch im Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Und das ist toll, dass wir dann auch alle dann, ja, ein bisschen vielleicht auch zusammen feiern können, ein bisschen singen können, gute Musik genießen und so weiter und so fort. Also am Dienstag, 20. August, ab ins Hallenbad, 20 Uhr geht's los. Und ich hoffe, wir sehen uns. Dann war ja gestern Abend die erste OFC-Versammlung für die kommende Saison, also das Treffen der offiziellen Fanclubs im Fansaal, war auch voll der Laden. Und unter anderem hat Michael Meeske, Geschäftsführer des VfL, so ein bisschen erzählt, was sich alles so ändert. Es gibt ja ein neues Bezahlsystem und so. Da ist ja nicht ganz unwichtig, wie das dann ablaufen wird, insbesondere dann Samstag in der Arena. Er hat auch so ein bisschen erzählt von der China-Reise, die der VfL gemacht hat und warum das wichtig ist, dass der VfL auch als Verein sich dort präsentiert, auch auf Märkten außerhalb von Deutschland oder auch außerhalb der Region, hat aber auch immer wieder betont, wie wichtig das ist, hier vor Ort Akzente zu setzen und auch hier das Stadion in Anführungsstrichen voll zu bekommen und sich hier zu kümmern um die Fans vor Ort. Also das ist gar kein Widerspruch in seinen Augen, gab da auch, glaube ich, sehr viel Zuspruch, was ich da so wahrgenommen habe insgesamt, und hat auch sehr, sehr offen agiert und sehr, sehr viele Sachen auch genannt, auch Zahlen genannt, was einen so den einen oder anderen vielleicht überrascht haben dürfte, was denn sowas kostet, wenn zum Beispiel hier eine Mannschaft wie Nizza aufschlägt und so. Insgesamt also eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung mit sehr, sehr vielen Informationen. Auch der Fanrat, den es gibt beim VfL Wolfsburg, hat auch nochmal dort sich in Anführungsstrichen vorgestellt, wo man da ja vor kurzem dann eine Vereinbarung mit dem VfL unterzeichnet hat, wo es auch so ein bisschen darum geht, so ein bisschen Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit da zu schaffen bei Fan-Themen. Und da geht es auch nochmal darum, dass ja, Fans und Verein noch ein bisschen dichter zusammenrücken. Das soll über dieses Gremium dann auch passieren. Auch eine ganz spannende Geschichte. Gibt es auch die ein oder andere Information da im Internet drüber. Also wen das interessiert, gerne auch mal auf die App, in die App gucken vom VfL, oder auch ja, die Presse wird da auch ja entsprechend informiert oder auch auf der Homepage des VfL. Also wen diese Themen da rund um das OFC-Treffen dann auch nochmal interessieren. Ja, und dann habe ich noch das hier für euch sozusagen zur Einstimmung auf Samstag. Herzlich willkommen, liebe Landsleute, an den Weltempfängern. Unser VfL Wolfsburg im Spiel gegen den FC Augsburg. Und unsere Mannschaft legt gleich mächtig los mit einem prächtigen Angriff über die rechte Mittelläuferposition mit William. Aus Brasilien ist er, flankt in den Strafraum, und in der Mitte nutzt unser Mittelstürmer Wout Weghorst einen kapitalen Fehler des Augsburger Schlussmanns zum 1:0. Unsere Mannschaft spielt auch weiterhin famos auf, und schon wieder zappelt der Ball im Netz. Wout, Sie sind echt ein Teufelskerl. Am Ende heißt es 8:1 für unseren VfL Wolfsburg. Bravo, sag ich. Bravo. Ja, diese Melodie wird es dann wieder geben am kommenden Samstag. Wölferadio Arena live ab 15.15 Uhr aus der Volkswagen Arena vom Spiel unseres VfL gegen den 1. FC Köln. Ja, kleiner Spaß vorweg, so hätte es geklungen, wenn Wölferadio schon in den 50er Jahren auf Sendung gewesen wäre. Ja, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ja, ansonsten aber, wie gesagt, einschalten. Wer es nicht ins Stadion schafft, wichtig ist erstmal, das war die Butze voll machen da und im Allerpark. Ansonsten, wer es nicht kann, der kann gerne dann einschalten, wölferadio.de. Da sind André und ich dann im Einsatz und werden das Spiel für euch kommentieren. Hab ja gehört, haben auch einige Einschulungen den Tag, beziehungsweise die Familien dann ja beschäftigt. Vielleicht haben sie dann die Möglichkeit, dann zumindest mal ein Ohr am Wölferadio dran zu haben. Herzliche Einladung. Ja, und wir sind wieder dabei und kommentieren alle Spiele heim und auswärts. Übrigens nur in der Bundesliga bislang. Im Pokal gibt es da rechtliche Beschränkungen, deswegen darf da das Wölferadio noch nicht im Einsatz sein, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch, und Gleiches gilt auch für die Europa League. Also erstmal Bundesliga müsst ihr mit uns vorlieb nehmen, und wir ja setzen das fort, was wir ja dank euch auch so erfolgreich anfangen konnten in, ja, mit den Spielen in der Bundesliga, und es ging auch immer ordentlich ab, und euer Feedback ist sensationell gewesen, dass ihr euch darauf freut, die Übertragung und auch das, wie wir das euch präsentieren. Ganz tolle Geschichte, vielen, vielen Dank dann auch an dieser Stelle, und wenn ihr was habt, ja, dann gerne auch schreiben und eure Meinung. Und wie gesagt, ab Samstag 15.15 Uhr wieder auf Sendung Wölferadio Arena live. Und damit sind wir am Ende der ersten regulären Ausgabe des Wölferadios in der Saison 2019-2020. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen vermisst. Ich habe euch alle auf jeden Fall vermisst. Schön, dass ihr, wie gesagt, dabei gewesen seid. Könnt mir immer wieder, wie immer, schreiben. Das hat sich nicht geändert zur vergangenen Saison. Schreibt gerne, schickt mir Rauchzeichen, schickt mir SMS, schickt mir WhatsApp, schickt mir Kommentare bei Facebook und überall, ja, gibt es ja mittlerweile auch bei Spotify das Wölferadio und auch bei, ja, iTunes sowieso, das wisst ihr ja. Also kurz gesagt, es macht mir sehr viel Freude, immer noch hier für euch am Mikro zu sitzen sozusagen und die Spiele des VfL und auch das Drumherum so ein bisschen zu begleiten. Wenn ihr Vorschläge habt für Themen und so weiter, dann immer gerne. Wichtig ist nur eins, dass es euch gefällt und dass ihr weiter am Ball bleibt hier und das Wölferadio einschaltet. Freue ich mich sehr drauf. Ja, und dann wisst ihr ja auch, was am Ende immer kommt. Ne? Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. The VfL, nur der VfL.